Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast Frei Raus, unsere erste Episode hier. Wir begrüßen euch ganz herzlich und hoffen, dass euch das, was wir jetzt hier anfangen zu produzieren, gefallen wird. Zunächst mal, wer sind wir? Das bin einmal ich, der Torben. Und ich, der Benjamin. Wir sind beide Studenten, Anfang, Mitte 20 würde ich jetzt mal als grobe Altersvorgabe geben. Ja, was möchten wir machen? Wir haben uns überlegt, wir unterhalten uns gerne, wir unterhalten uns oft, wir unterhalten uns regelmäßig und wir haben festgestellt, dass manchmal nicht nur Müll dabei rauskommt. Da dachten wir, wir packen das mal in einen Podcast und gucken, wie das ankommt. Wir wollen über jeden möglichen Scheiß quatschen, mal mehr seriös, mal weniger seriös, einfach diverse Themen anschneiden im Bereich Politik, Beziehungen, alles, was uns so beschäftigt, Religion. Ja, branchenübergreifend quasi. Also wie der Benny euch schon erklärt hat, wird es da auch mal zu lockeren Sprüchen oder auch satirischen, humorvollen Sprüchen kommen. Also man sollte nicht alles so ernst nehmen, was wir vielleicht sagen, auch wenn dabei auch mal was zum Nachdenken dabei sein kann oder auch mal irgendwie was Produktives. Wir haben uns dabei überlegt, dass wir euch aktiv mit einbinden wollen. Also wir sind sehr interessiert daran, an eurem Feedback, euren Meinungen, euren Kommentaren, ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt, was ihr davon haltet, ob ihr uns scheiße findet, ob ihr uns klasse findet, ob ihr ein Bild von uns haben wollt, was auch immer. Ohne euch wird dieser Podcast nicht stattfinden. Ja, das ist eben auch das Wichtige. Also sonst könnten wir uns ja auch weiter alleine auf der Couch unterhalten. Uns geht es darum, eben die Leute zum einen an unserem Gespräch teilhaben zu lassen, was natürlich sich erstmal ein bisschen narzisstisch anhört, aber gar nicht so gemeint ist, sondern vielleicht eben auch, dass wir euer Feedback, eure Kommentare bekommen, Denkanstöße von euch, Themenvorschläge vielleicht auch, wie genau wir das alles strukturieren, ergibt sich natürlich für uns auch nochmal ganz neu, ist für uns ein neues Projekt und wir freuen uns drauf, ja, das mit euch durchzuziehen. Vielleicht noch ganz kurz, warum wir den Podcast machen, außer dieser Motivation, euch an unseren geistigen Ergüssen teilhaben zu lassen. Wir sind Studenten, wie bereits erwähnt wurde. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Freizeit momentan. Ja, was heißt so momentan? Eigentlich seit 4 Jahren, seit das Studium angefangen hat. Viele, die studieren, werden das kennen, dass man ein paar Stunden in der Uni ist und dann nichts zu tun hat. Ja, außer man studiert vielleicht Medizin oder wobei man möchte jetzt hier gar nicht über verschiedene Fachrichtungen irgendwie sprechen oder es ist ja auch bei jedem anders, aber wir sind ein bisschen unterbelastet, würde ich jetzt mal so sagen, was ja auch nicht unbedingt kritisch zu sehen ist. Da hat man auch Zeit für so schöne Projekte, wie wir sie jetzt starten. Das Podcast-Projekt soll für uns eben auch ein bisschen, ja, vielleicht ein neues Hobby sein, wo wir eben ein bisschen Zeit mit investieren, vielleicht was lernen natürlich auch. Deshalb, wie gesagt, auch euer Feedback ganz wichtig, dass wir uns weiterbilden. Genau, wir gucken uns euren Input, den ihr uns gebt, sehr genau an. Einfach, weil wir darin auch eine Chance sehen, uns selbst weiterzubilden, neue Meinungen einzuholen, neue Standpunkte zu verstehen. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon fast beim ersten Thema unserer Episode, ersten Episode. Und zwar, was fange ich eigentlich mit meiner Lebenszeit an oder was fange ich mit der Zeit an, die mir ein Tag, eine Woche, einen Monat bringt? Was fange ich mit der Zeit an, die ich hier zur Verfügung habe oder die ich generell in meinem Leben zur Verfügung habe? Was sind ja vielleicht auch meine Ziele? Und ich stelle mir da immer so ein bisschen auch die Frage, wie kommt man eigentlich auf diese Frage? Also warum stellt man sich eigentlich, sag mal, die sogenannte Sinnfrage im Leben? Andere Lebewesen, wie zum Beispiel Tiere, gehe ich mal stark davon aus, dass sie sich nicht besonders damit befassen, warum sie jetzt da sind oder was sie für ein höheres Dasein haben. Die Frage ist halt auch, ob man sich diese Frage überhaupt stellen soll. Also ob es einen Unterschied macht, ob ich die Frage stelle oder einfach vor mich hinlebe, sage ich mal. Der normale Lebensweg ist ja eigentlich schon vorgegeben. Das heißt, Kindergarten, Schule, Ausbildung, / Studium, Arbeit, Rente, Tod. Ich meine, was macht es da für einen Sinn überhaupt? Also ist ja eigentlich alles schon vorgegeben. Warum hinterfragen? Ja, irgendwo hast du da recht natürlich. Aber man muss ja auch beachten, also dass der Mensch ja ein reflexives Wesen ist, was ihn eben ja vom Tier auch unterscheidet. Transzendent hinterfragt seine eigenen Aktionen. Und ich denke, das, was du da gerade beschrieben hast, so ein typischer Lebensablauf, also Kindergarten, Grundschule, dann Gymnasium, Realschule, wie auch immer, Berufsausbildung und so weiter, wie man das führen möchte, bis hin zum Doktortitel oder dann der Berufstätigkeit, denke ich mal, kommt es gut vor oder öfter mal vor, dass bei einigen Menschen dann so ein Punkt erreicht ist, wo sie sich dann selbst die Frage stellen, soll es das jetzt gewesen sein, dass ich Montag bis Freitag um 8 Uhr da im Büro oder in der Werkstatt bin und dann immer fast dasselbe mache und ja, vielleicht seit 20 Jahren dieselben Hobbys habe und dass man dann vielleicht auch irgendwo ja gelangweilt ist, weil man keine richtige Herausforderung dabei sieht, weil man vielleicht auch unterfordert ist und ja, irgendwie sagt, soll es das im Leben gewesen sein oder gibt es da noch mehr, was ich irgendwie erreichen will? Ja, es gibt ja auch in der Psychologie nicht nur das Symptom des Burnouts, sondern auch das genaue Gegenteil, das Bore-out, dass man die gleichen Symptome zeigt wie bei einem Burnout, nur nicht, weil man überfordert ist und so viel Stress hat, sondern weil man unterfordert ist und den ganzen Tag vor sich hinlebt, ohne festes Ziel, nichts zu tun hat und nicht so ganz weiß, was man mit seiner Zeit anzufangen weiß. Ich glaube, das ist ein Symptom, das wir beide bei uns auch diagnostizieren könnten. Ja, zumindest in einem gewissen Maß. Also ich würde mich jetzt nicht, also so ein Burnout oder ein Bore-out haben wir meistens, also das sind ja so westliche Begriffe, die eigentlich gleichzusetzen sind mit, also soweit ich das weiß, bin jetzt kein Psychologe, aber mit der Symptomatik der Depression. Und also würde ich mich jetzt nicht als depressiv bezeichnen, aber natürlich, man fragt sich halt auch, also ich mich auch persönlich, ob es das jetzt im Studium gewesen sein soll, hatte auch schon persönlich negative Erfahrungen in letzter Zeit, was das Berufliche anging und so weiter, was mich ein bisschen gelangweilt hat, wo ich nicht zufrieden mit war. Und ich denke, an dem Punkt ist es dann eben auch wichtig, vielleicht sich selbst mal neue Ziele zu setzen, sich vielleicht auch umzuorientieren. Jetzt nicht unbedingt im Sinne von direkt Studienabbruch oder ähnliches, aber eben sich vielleicht kleine Ziele oder auch größere Ziele zu setzen. Zum Beispiel, wo möchte ich nächste Woche stehen mit irgendeinem Erfolg oder wo möchte ich in 5 Jahren stehen? Möchte ich eine Familie gegründet haben bis dahin oder so? Also eben auch nicht nur berufliche, sondern natürlich auch persönliche ja, Erfolge, Ziele, wie auch immer. Mhm. Ja, die Frage ist halt, ob man nicht auch einfach seine, ich sag mal ein Stück weit, seine Träume, die man schon als kleiner Junge, kleines Mädchen hatte, nicht einfach weiter verfolgt. Also meistens ist ja so, dass man als kleiner Junge, was weiß ich, bei mir war das so, ich wollte unbedingt Bagger fahren. Ja, und ich bin vor einem halben Jahr mal Bagger gefahren und es war ein super geiles Erlebnis. Das war super geil. Das war jetzt kein persönliches Ziel für meine Berufslaufbahn, das irgendwie toll war, mich karrieremäßig weitergebracht hätte, ja, aber es hat einfach riesen Fun gemacht, so einen kleinen Bagger zu fahren, ja, und im Vergleich zu, was weiß ich, in meinem Studium, wo ich sage, seit 4 Jahren hat sich da jetzt nicht wirklich was weiterentwickelt, also ein Input, den ich durch mein Studium bekommen habe, ist unterdurchschnittlich. Was mich weitergebracht hat, sind vielleicht die Gespräche mit anderen Leuten in dieser Zeit, aber der reine Lehrinhalt war der Erfolg mäßig. Ja, ich denke, das unterscheidet sich bei vielen Leuten vielleicht auch natürlich ein bisschen, aber ja, das ist ja, wie gesagt, deine persönliche Ansicht so. Und ich denke, was halt wichtig ist bei dem, was du gerade ausgesagt hast, ist eben auch dieses kleine Mini-Abenteuer, will ich es jetzt mal nennen, mit einem Bagger irgendwie zu fahren oder für den anderen ist es halt auf einem Pferd zu reiten oder irgendwie mit der Fußballmannschaft am Wochenende einen drauf zu machen nach dem Sieg. Ich denke, das sind ganz wichtige Elemente, dass man eben in diesem Alltag, Schule, Uni, Arbeit nicht komplett irgendwann am Rad dreht, dass man eben einen gewissen Ausgleich hat, eine gewisse Abwechslung und eben diese kleinen Momente, wo man dann auch viel lacht, eben nutzt, um quasi dort auch sein, sag mal, sinnerfülltes Leben zu finden. Also ein bisschen sinnerfülltes Leben ist ja für mich auch ein bisschen gleichzusetzen mit glücklich sein. Klar, nicht jeder ist dauerhaft glücklich. Das geht ja auch gar nicht. Auch also depressiver Mensch ist krank, aber ein dauerhaft glücklicher Mensch, denke ich mal, auch in gewisser Weise wäre auch nicht normal. Und ich denke, da gehört das dazu, dass man eben viel Kontakt mit Leuten hat, wie du gesagt hast, und eben auch diese kleinen Abwechslungen pflegt. Ja klar, weil wenn das nicht passiert, dann baut sich irgendwie Frust auf. Klar, es ist deprimierend, wenn man 8 Stunden oder 9 Stunden pro Tag in einem Büro sitzt oder auf der Arbeit und jeden Tag Routine hat und sich langweilt. Und dann kommt man nach Hause, ist gestresst, deprimiert, gelangweilt. Und ich glaube, dann fängt man an, das an anderen Leuten auszulassen. Beschäftigt man mit sich selbst und ist vielleicht mit sich selbst nicht im Reinen. Und dann, was weiß ich, sitzt da die Frau, sitzt da die Freundin nebenan und dann keift man die an und verlagert dann irgendwie den Frust auf andere Leute. Und das ist halt ungesund. Das ist natürlich so eine Sache, ja. Ich denke, das wird häufig vorkommen. Vielleicht kennst du ein oder andere auch leider. Also ich persönlich reflektiere das auch ab und zu selbst bei mir, dass wenn man dann irgendwie von der Arbeit irgendwie fertig ist oder irgendwie gerade selbst das Gefühl hat, man kommt nicht voran in seinem Leben oder man erreicht die Ziele, die man vielleicht hat, nicht richtig, dann ist man einfach schlecht gelaunt und dann kriegt es halt eben auch mal einen Kumpel oder eine Freundin ab, ja. Ich meine, klar, jeder ist mal schlecht gelaunt, jeder, ich meine, zu einem gewissen Maße ist sowas auch menschlich und natürlich, dass man mal schlechte Laune hat und dann sagt, boah, du gehst mir gerade auf die Nüsse, komm in einer halben Stunde nochmal, dann geht's mir anders. Ja. Aber vielleicht, um mal auf die Ausgangsfrage jetzt nochmal zurückzukommen, irgendwie, also so Sinn des Lebens, wie auch immer, was versuche ich mit meiner Zeit hier sinnvoll anzufangen? Also für mich persönlich hat das immer ganz viel mit Zielsetzung eben zu tun, die man eben auch, wie ich bereits schon mal ja auch erwähnte, irgendwie mal anpasst, wenn man irgendwie also das ist, denke ich, der wichtige Punkt, wenn man irgendwie an einen Punkt kommt, wo man merkt, das geht gerade nicht weiter, das macht mich so nicht glücklich, dann sollte man auch da nicht unbedingt immer drin verharren, sage ich mal. Klar, man muss dann stellenweise vielleicht auch mit der Konsequenz leben, wenn man eine Änderung durchführt. Sei es jetzt ganz krass gesehen mal eine Kündigung bei einem Job oder was, dann ist man halt erstmal auf der Suche nach einem neuen Job. Aber bevor man jetzt meiner Meinung nach 40 Jahre in einem Job festhängt, der einen dann nur frustriert und dann kommt man nach Hause und dann gibt man vielleicht das an die Frau oder die Kinder oder ähnliches weiter, kann es ja auch irgendwo nicht sein. Aber gerade in jungen Jahren, wenn man anfängt, sich für einen Berufsweg zu entscheiden, ist es, glaube ich, auch so, dass viel Erwartung dahinter steckt, gerade von Bekannten, Familie, Freunden, die sagen, boah, hey, du wolltest doch schon immer ein super Apotheker werden, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ja, mach das doch. Und wenn du dann irgendwie merkst, keine Ahnung, das ist gar nicht so meins, ich arbeite lieber mit Kindern, ja, ist dann halt, sage ich mal, schon schwierig zu entscheiden, mache ich jetzt eine Ausbildung zum Apotheker oder schmeiße ich alles hin und mache eine Ausbildung zum Erzieher? Wo findet man da den Mittelweg? Das ist schwierig. Also meinst du auch, dass da viel auch gesellschaftlich aufgezwungen ist, beziehungsweise vom kulturellen, freundschaftlichen, familiären Umfeld eben, dass man da halt auch eher unterbewusst vielleicht schon in so eine Art, ja, Käfig, sage ich jetzt mal, eingesperrt ist, ist vielleicht ein bisschen krass, aber. Ich denke, es gibt die wenigsten Leute, die, wenn sie einen ganz krassen Lebensumbruch haben, was weiß ich, sei es, dass sie irgendwann einfach den Job aufgeben und oder das Studium hinschmeißen und was komplett Neues anfangen. Ich glaube, es gibt die wenigsten Leute, die sich da irgendwelche Fragen anmerken, hey, wieso machst denn du das? Warum machst denn du das jetzt? Es lief doch so gut, also, dass die um dieses Gespräch drumherum kommen. Ja, das ist natürlich auch die bequemere Lösung, erstmal irgendwie in dem zu bleiben, was man hat, führt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Aber ich denke, das ist auch oft bei Beziehungen der Fall, die man vielleicht lange Jahre führt und manchmal irgendwie auch gar nicht mehr sich richtig zum einen Mühe gibt für die Beziehung. Also irgendwie, man kennt das ja vielleicht, am Anfang kauft man der Freundin irgendwie dauerhaft Blumen und geht mit ihr ins Kino und führt sie zum Essen aus. Und das nimmt natürlich im Laufe der Jahre auch ab, was auch schade ist. Ich meine, man muss ja natürlich in der Beziehung dauerhaft sich bewusst sein, einen Menschen wertzuschätzen. Und auch das kann ja ein sinnerfülltes Leben auch irgendwo sein, wenn man halt eben den Menschen, die einem wichtig sind, sei es jetzt eben die Freundin und die Eltern oder die Geschwister oder Freunde, gute Freunde, wenn man eben denen gegenüber immer ja intensiv versucht, die Beziehung aufrechtzuerhalten, weil man kann ja nicht immer erwarten, dass die Personen einem nur Sachen zurückgeben, sondern ich denke, das ist so eine Art ja Korb, wo jeder was reinlegen muss und wenn man genug reingelegt hat, dann kann man sich auch mal was rausnehmen und davon profitieren, dass man diese Beziehungen zu Menschen hat und dadurch wird man, denke ich, auch wieder ein bisschen glücklicher und dadurch sinnerfüllter, dass man Beziehungen zu Menschen, die einem wichtig sind, eben wertschätzt und pflegt. Ich glaube halt auch, wie du schon gesagt hast, dass es oftmals einfach nur die Bequemlichkeit ist, dass es so, auch so geht. Also, dass man sagt, warum sollte ich mich anstrengen? Um jetzt mal das Paradebeispiel zu nennen, ich bin noch mit meiner Frau eh schon seit 20 Jahren verheiratet, die läuft mir nicht mehr weg. Ja, so ungefähr, ja. Und das ist dann halt irgendwie schade, sage ich mal, weil dadurch geht ziemlich viel verloren. Ja, genau. Kennt ihr diesen Witz, was pfeift einer Frau über 40 hinterher? Nur noch der Teekessel, ja, so ist es eben. Aber also sorry, der Witz, der war ja so grauenhaft. Das war ja so ein schlechter Witz, also solltest dich dafür entschuldigen für diesen Witz. Nee, eigentlich nicht. Also dann wissen die Leute direkt, was wir für einen schäbigen Humor haben, ja. Den wir über die Sinnfrage diskutieren, muss dann auch mal ein Flachwitz rein. Ich meine, wir sitzen ja auf hohen Stühlen, der kommt flach und dann springt man halt auch mal hoch. Das wird nicht besser, das Niveau hier. Ja, du hast recht, lassen wir das gut sein. Ja. Ansonsten fällt mir zum Thema Sinn immer noch oft ein, also viele, viele Leute, die irgendwie in ihrem Leben die Sinnfrage durch Glauben oder Religion beantworten möchten, versuchen. Was hältst du davon? Also nicht, also persönlich ist mir deine Ansicht da, glaube ich, fast relativ klar, aber glaubst du, das kann ein sinnvoller Weg sein? Ich denke, es ist sicherlich ein, ich will nicht sagen attraktiver Weg, aber ein nachvollziehbarer Weg. Wenn man Halt im Leben sucht und man weder durch den Job erfüllt wird, noch durch eine Beziehung oder die Familie erfüllt wird, dann macht es sicherlich für manche Menschen Sinn, an irgendwas Spirituelles zu sein. Also es muss jetzt nicht eine der großen Weltreligionen sein, sondern es kann ja alles Mögliche sein. Ich meine, Religion ist ja immer das Glaube an, dass man mehr da ist, als man erfassen kann. Und nicht immer nur, naja, bete zu Gott und sündige nicht. Ja, also oftmals, denke ich, wird das Leben von, also das ist durchaus für mich persönlich, ich habe mich nie wirklich in eine Religion so richtig eingebracht, sage ich jetzt mal. Aber ich sehe da auch viele positive Aspekte dadurch, dass man ja oftmals von den großen Weltreligionen, auf die ich jetzt mal zu sprechen kommen will, auch viel vorgegeben bekommt, sage ich mal, an positiven Werten und Zielen, sei es jetzt das Christentum oder der Islam. Man hat einfach auch Ziele, die Welt ein bisschen vielleicht auch besser zu machen. Ja, liebe deinen Nächsten und auch im Islam eben vollbringe gute Taten. Und ja, ich denke, dadurch ist man auch ein bisschen motiviert, eben dieses Ziel, was vielleicht hier natürlich utopisch und auch unerreichbar ist, irgendwie ein Gottesreich auf Erden zu erschaffen oder ähnliches, sage ich jetzt mal, ist ja ein utopisches Ziel, aber dass man da eben drauf hinarbeitet, kann ja eben auch sinnerfüllt sein. Und du hast vor allem auch eine existierende Struktur. Also du hast eine Gemeinschaft, hast Regeln, nach denen du leben kannst. Machst du das, dann ist es gut. Machst du das, dann ist es schlecht. Du kennst Leute, ihr seid vereint, also man trifft sich gemeinsam. Das heißt jetzt zufällig, weil du neben einem wohnst, der auch in die gleiche Kirche geht, triffst die Leute, weil sie in der Kirche sind, weil du zur Kirche kommst. Also du trittst, wenn du einer Religion beitrittst, einem Netzwerk bei. Ich denke, das gibt vielen Menschen sicherlich Halt. Da sind wir auch ganz schnell ja beim Thema Gemeinschaft wieder. Also sei es jetzt eben die Kirchengemeinde, also der Bibelkreis oder ähnliches, oder halt eben der Fußballverein oder der Musikverein oder die Freiwillige Feuerwehr. Diesbezüglich habe ich auch letztens gelesen, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass Menschen, die in solchen Gruppen, Vereinen, wie auch immer, engagiert sind und tätig sind, wesentlich länger leben als Menschen, die nicht in solchen Gruppen aktiv sind. Und ich denke, da sind wir auch gerade wieder bei der Komponente, dass der Mensch eben ein soziales Wesen ist, mit anderen Menschen Interessen teilen möchte. Und das ist natürlich in einem Fußballverein. Die Menschen haben alle die gleiche Grundlage. Sie spielen gerne Fußball, im Musikverein, sie machen gerne Musik. Trifft man natürlich Leute, die auch, ich sag mal, einem gleichgesinnt sind, man tauscht sich aus, man ja, unterhält sich, man lernt die ein oder andere Meinung, trinkt ein Bierchen abends mal zusammen und ich denke, lacht dann auch mal und das macht doch das Leben auch deutlich lebenswerter, ja. Ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen, und die Religion als Hobby zu bezeichnen, aber das Interessante ist ja, dass die Art und Weise, wie das ausgelebt wird, ungefähr das gleiche ist. Also ob ich jetzt einmal pro Woche in den Verein gehe und da mein Hobby auslebe oder einmal pro Woche in die Kirche gehe oder meine Religion auslebe. Ich denke, wichtig ist, dass, also kann sicherlich für manchen wichtig sein, das Zusammenkommen mit anderen Menschen. Die Maslow-Pyramide, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sagt ja, dass nach der Grundbedürfnisbefriedigung kommt dann erst Sicherheit und also eigenes Haus, Bildung. Und dann kommt nach der Sicherung der Grundbedürfnisse am Ende der Maslow-Pyramide die Selbstverwirklichung, wo es dann halt darum geht, ein sinnerfüllendes Leben zu haben. Und ich glaube, dass viele Menschen an diese Stelle gar nicht hinkommen, weil sie noch so sehr auf die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse, also sei es über Nahrung, Fortpflanzung, Job, Haus, Familie, ist halt die Frage, ob das schon Selbstverwirklichung ist oder ob das noch Erfüllung der Grundbedürfnisse ist. Du hast ja vorher gesagt, Torben, dass der Mensch ein soziales Leben ist. Ich meine, ist dann eine soziale Gruppe, ist es dann schon Selbstverwirklichung oder ist es noch Grundbedürfnisse? In den 50er Jahren wurden Experimente gemacht, da hat man Neugeborene von der Mutterbrust weggenommen und hat sie eine Woche lang ohne Kontakt zur Mutter gelassen. Die Babys sind gestorben. Ja, ich denke also, die Maslow-Pyramide, diese Bedürfnispyramide, wie die auch heißt, ist ja, ich sag mal, schrittweise aufgebaut. Also man hat, wie du gesagt hast, schon die Grundbedürfnisse, Nahrung, Trinken, Dach über dem Kopf. Und als nächster Schritt quasi, wenn die abgesichert sind, möchte man dann ja nach Selbstverwirklichung streben. Ich denke, man kann, also was du ja mit diesem Satz auch schon gesagt hast, mit dieser Frage, die du mir gestellt hast, eigentlich deutlich sehen, dass diese klaren Striche zwischen Bedürfnisbefriedigung, Grundbedürfnisse, Bedürfnisbefriedigung, Selbstverwirklichung gar nicht so klar zu sehen sind. Ne? Also ich kann, vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber wenn jetzt jemand auf der Straße lebt und kein Haus oder kein Dach über dem Kopf hat, vielleicht manchmal Probleme hat, sich seine Nahrungsmittel zu besorgen, kann er trotzdem sich mit anderen Menschen unterhalten, mit denen agieren, Gespräche führen, Geschichten erzählen und hat dadurch ja auch einen gewissen Selbstverwirklichungscharakter, obwohl vielleicht seine Grundbedürfnisse gar nicht abgedeckt sind. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel dich entscheidest, was mir einfällt, wenn du vegan lebst, dann wirkt sich das natürlich auch auf deine Grundbedürfnisse aus. Dann ist das deine gelebte Selbstverwirklichung und dadurch passt du deine Grundbedürfnisse an. Ja, eben, dass du nicht mehr Fleisch isst und auf alle tierischen Produkte verzichtest. Ja, richtig, richtig, ja. Man hat da quasi, ich sag jetzt mal, wenn man diese Pyramide sich so vorstellt, Prozesspfeile nach oben und nach unten. Also das ist eigentlich ja eher ein interagierendes System, sage ich mal, als eine aufsteigende Rangliste, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall gibt es so viele Aspekte, denke ich, die das Ganze beeinflussen. Wenn wir vielleicht mal kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt rausgefunden haben, würde ich nochmal sagen, also als Problem haben wir, ich sag jetzt mal, den Alltag identifiziert oder die Routine, die Spur, in die man vielleicht schon sein ganzes Leben reingelenkt ist. Sei es jetzt im Job, in der Familie, der Ausbildung, dem Studium, der Schule. Ja, genau, eben, also eben das alles, was für einen alltäglich ist, was man immer wieder machen muss, wo man vielleicht auch persönlich irgendwann von gelangweilt ist, würde ich als Ursache überhaupt definieren, warum man sich diese Frage stellt, ursprünglich. Und als, ich sag jetzt mal, Lösungsansätze, denke ich, gibt's da viel, was man auch persönlich machen kann, machen sollte. Haben wir jetzt gesagt, eben Kontakt mit Freunden, Familie, soziale Kontakte pflegen, in einem Verein am besten oder Kirchengemeinde, sei es sonst was eben, wo man unter vielleicht auch Gleichgesinnte, Leute, die ein Interesse mit einem teilen, kommt, sich mit denen austauschen kann. Oder auch einfach das Interesse für sich pflegen. Also wenn du etwas machen möchtest, dann fang einfach an, es zu machen. Gut, klar, wenn dein Ansporn jetzt natürlich ist, das Hungerproblem in Afrika zu lösen, dann sage ich dir, vergiss es, aber dann musst du halt so flexibel sein, das vielleicht dann ein bisschen umbauen. Eben ein bisschen kleiner stecken. Also du kannst wahrscheinlich als Einzelperson den Welthunger nicht alleine besiegen, aber natürlich kannst du in deinem Leben darauf hinarbeiten und versuchen, soweit es dir als Einzelperson, als Individuum möglich ist, dieses Ziel ein bisschen näher zu bringen. Also eben diese Abwechslung im Leben suchen auch. Also ob es jetzt das Baggerfahren bei dir ist, ab und zu mal, das macht man ja jetzt auch nicht jeden Tag. Man ist in dem Moment aber glücklich, hat Spaß und erinnert sich auch in 5 Jahren noch gerne daran zurück. Und hat dann vielleicht, sage ich mal, auch ein Ziel mehr, was man von seiner Art Liste streichen kann. Und da sind wir auch schon beim Thema Ziel. Also was für mich persönlich als sinnerfülltes Dasein wichtig ist, eben sich Ziele zu setzen. Sei es jetzt eben, was möchte ich heute machen, ob ob es jetzt ein Essen ist, möchte ich heute kochen oder was auch immer, möchte ich heute zum Sport gehen. Jeder weiß, wenn man ein anständiges Workout gemacht hat oder ähnliches, fühlt man sich danach nie schlechter, sondern eigentlich immer besser. Und eben sich Ziele zu setzen. Was möchte ich beruflich erreichen und vor allem, warum möchte ich Sachen erreichen? Ja? Weil wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt Arzt werden oder ich werde jetzt Arzt, weil mein Vater Arzt war und mein Opa war auch schon Arzt, wird es, glaube ich, nicht viel persönliche Befriedigung, persönliches Glück bringen, sondern muss dann schon auch eine Motivation haben, wie zum Beispiel, hey, mir geht es auf den Sack, dass Leute an Krebs heute noch sterben oder dass Leute an einem Herzinfarkt sterben oder in anderen Ländern vielleicht sogar noch an Krankheiten wie Durchfall oder Grippe sterben. Das möchte ich ändern und das geht mir auf den Sack und deshalb werde ich Arzt, um das zu beheben, dass man halt so dieses Warum beantwortet. Ja, das wäre es dann soweit erstmal gewesen von meiner Seite zu dem Thema. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Mir fällt später bestimmt nochmal was ein, aber irgendwo, glaube ich, ist besser, wenn man einen Punkt findet. Gut, dann sprengen wir den Rahmen mal nicht noch weiter, als wir es bereits getan haben. Ich denke, da sind die Hörer jetzt erstmal mit bedient und wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr auch in Zukunft wieder einschalten werdet. Ja, wir schreiben die E-Mail-Adresse und unsere Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes. Schreibt uns alle möglichen Kommentare, Anregungen, Kritik. Bewertet uns auf iTunes. Und ansonsten war's das an der Stelle. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.